So spricht der Herr Jahwe, das Tor des inneren Vorhofs, das nach Osten gewendet ist, soll die 6 Werktage hindurch verschlossen bleiben, aber am Sabbatage soll es geöffnet werden und am Neumondtage soll es geöffnet werden. Und der Fürst soll durch die Vorhalle des Tors von außen her eintreten und sich an die Pfoste des Tors stellen. Dann sollen die Priester sein Brandopfer und sein Heilsopfer herrichten, er aber soll auf der Schwelle des Tors anbeten und dann wieder hinausgehen, und das Tor soll bis zum Abend unverschlossen bleiben. Und das Volk des Landes soll am Eingange dieses Tors an den Sabbaten und den Neumonden vor Jahwe anbeten. Und das Brandopfer, das der Fürst Jahwe darzubringen hat, soll bestehen, am Sabbatage aus 6 fehllosen Lämmern und einem fehllosen Widder, nebst einem Speisopfer von je einem Eva auf den Widder und einem Speisopfer von beliebigem Maße zu den Lämmern und einem Hinöl auf jedes Eva. Am Neumondtage aber sollen es ein fehlloser junger Stier und 6 Lämmer und ein Widder, sämtlich fehllos, sein. Und als Speisopfer soll er ein Eva zu dem Pfann und ein Eva zu dem Widder herrichten und ein beliebiges Maß zu den Lämmern und ein Hinöl auf jedes Eva. Und wenn der Fürst eintritt, so soll er durch die Vorhalle des Tors eintreten und auf demselben Wege wieder hinausgehen. Und wenn sich das Volk des Landes an den Festzeiten vor Jahwe begibt, dann soll derjenige, der durch das Nordtor eintritt, um anzubeten, durch das Südtor wieder hinausgehen, und derjenige, der durch das Südtor eintritt, soll durch das Nordtor hinausgehen. Niemand soll durch das Tor zurückkehren, durch das er eingetreten ist, sondern durch das, welches ihm gegenüberliegt, soll er hinausgehen. Und der Fürst soll, wenn sie eintreten, mitten unter ihnen eintreten und, wenn sie hinausgehen, mit hinausgehen. An den Festen und Feierzeiten aber soll das Speisopfer ein Eva auf den Pfann und ein Eva auf den Widder betragen und ein beliebiges Maß für die Lämmer und je ein Hinöl auf das Eva. Und wenn der Fürst eine freiwillige Gabe herrichtet, ein Brandopfer oder Heilsopfer als freiwillige Gabe für Jahwe, dann soll man ihm das Tor öffnen, das nach Osten gewendet ist. Alsdann soll er sein Brandopfer und sein Heilsopfer herrichten, wie er am Sabbatage zu tun pflegt, und soll dann wieder hinausgehen, und nachdem er hinausgegangen, soll man das Tor wieder zuschließen. Tag für Tag aber soll er ein einjähriges, fehlloses Lamm als Brandopfer für Jahwe herrichten lassen, an jedem Morgen soll er es herrichten. Und als Speisopfer soll er dazu an jedem Morgen ein 1/6 Eva und 1/3 Hinöl zur Besprengung des Feinmehls, als Speisopfer für Jahwe, als regelmäßige Satzung herrichten. Und so sollen sie das Lamm und das Speisopfer und das Öl alle Morgen als regelmäßiges Brandopfer herrichten. So spricht der Herr Jahwe, wenn der Fürst einem seiner Söhne von seinem Grundbesitz ein Geschenk macht, so soll dies seinen Söhnen gehören, es ist ihr erblicher Grundbesitz. Wenn er aber von seinem Grundbesitz einem seiner Diener ein Geschenk macht, so soll es diesem nur bis zum Jahre der Freilassung gehören. Dann aber soll es wieder an den Fürsten zurückfallen, der Grundbesitz seiner Söhne jedoch soll diesen verbleiben. Nicht aber darf der Fürst von dem Grundbesitze des Volks etwas wegnehmen, so dass er sie vergewaltigt, von seinem eigenen Grundbesitze mag er seine Söhne mit Erbgut ausstatten, dass keiner von meinem Volk aus seinem Erbbesitze verdrängt werde. Und er brachte mich durch den Eingang, der an der Seitenwand des Tores liegt, zu den für die Priester bestimmten, nach Norden gewendeten heiligen Zellen. Dort aber war ein Raum im äußersten Winkel nach Westen zu. Und er sprach zu mir, das ist der Raum, wo die Priester das Schuldopfer und das Sündopfer kochen sollen und wo sie das Speisopfer backen sollen, um es nicht hinausbringen zu müssen in den äußeren Vorhof und so das Volk zu heiligen. Und er führte mich hinaus in den äußeren Vorhof und brachte mich hindurch zu den 4 Ecken des Vorhofs und fürwahr, in jeder Ecke des Vorhofs war wieder ein kleiner Vorhof. In den 4 Ecken des Vorhofs waren wieder kleinere Vorhöfe von 40 Ellen Länge und 30 Ellen Breite, einerlei Maß hatten alle 4 kleinen Vorhöfe. Und in ihnen lief ringsum eine Lage von Mauerwerk, rings um die 4, und unten an den Steinlagen waren ringsum Kochherde angebracht. Und er sprach zu mir, dies ist die Behausung der Köche, wo selbst die, die den äußeren Dienst am Tempel verrichten, die Schlachtopfer des Volks kochen sollen.